Euphorie. Wollen Sie zeigen, dass etwas besonders toll war? Dann sagen Sie, das war mega oder das war der Hammer. Aber was, wenn eigentlich doch nicht alles so toll ist? Diese Wörter passen zu ehrlicher Kritik. Wiederholen Sie. Exklusiv. Wow, in dieser Location ist alles teuer und speziell. Der Ort ist wirklich exklusiv. Überteuert. Ist die Location aber vielleicht ein bisschen zu teuer für das, was dort angeboten wird? Dann ist sie überteuert. Unbezahlbar. Das heißt, so, dass man es nicht bezahlen kann oder auch so, dass man es nicht kaufen kann. Erfahren. Dieses Verb kann bedeuten, einen Ort oder eine Sache auf eine spezielle Art kennenlernen. Sich selbst einreden. Für neue Illusionen hilft oft eine kleine Lüge an sich selbst. Sie ist Rhetorik und zeigt, sie reden sich selbst eine neue Wahrheit ein. Sich gleich anfühlen. Sind diese zwei Dinge eigentlich fast gleich? Dann fühlen sie sich gleich an und sie merken keinen Unterschied. Zu bieten haben. Was hat Ihre Stadt zu bieten? Was kann man dort unternehmen? Nicht ganz Unrecht haben. Damit hat sie nicht ganz Unrecht. So sagen Sie, eigentlich hat sie sogar etwas recht. Ozan hat Marco auf eine Tour durch München mitgenommen. Vielleicht lernen die beiden so noch einmal die Metropole neu kennen und Marco findet wieder etwas, was ihm gefällt. Und? Was sagst du? Diese Rooftop-Bar hat doch wohl den besten Blick auf die Frauenkirche in der ganzen Stadt. Ja, es ist nett. Nett? Nur nett? Das ist doch mega hier oben. Und das ist erst Stopp Nummer 3 von unserem Entdeckerspaziergang. Jetzt geht das Abendprogramm los. Ozan, wir waren schon bei diesem hippen Markt und haben Stunden in einem überteuerten Coworking-Space verbracht, ohne zu arbeiten. Ja, aber das war doch der Hammer. Da siehst du mal, was für eine tolle Start-up-Szene die Stadt hat. Weißt du, wie viel wir heute schon ausgegeben haben? Das ist doch heute mal egal. Die eigene Stadt richtig zu erfahren, das ist unbezahlbar. Oh, schau mal, die Sonne zwischen der Häusersilhouette dort hinten, das erinnert mich an so einen Instagram-Filter. Ozan, es ist kalt. Schnell, lass uns ein Selfie machen. Das ist genau das, was ich meine. Alles fühlt sich so an, als würden wir nur eine große Show machen. Als würden wir versuchen, uns selbst einzureden, wie toll alles hier ist. Aber es ist doch wunderbar. Wir müssen jetzt auch weiter. Da ist dieses grandiose Fusion-Restaurant in Ozan. Bing. Das ist wirklich nett. Aber mir ist das für heute auch genug. Alles hier muss exklusiv, speziell und besonders sein. Aber es fühlt sich alles gleich an. Ich verstehe jetzt nicht, was los ist, Marco. Ich zeige dir doch hier wirklich das Beste, was München zu bieten hat. Vielleicht ist das genau das Problem. Vielleicht brauche ich nicht das Beste von allem. Vielleicht brauche ich nur etwas anderes. Wie anders? Das weiß ich immer noch nicht. Aber vielleicht hatte Jill ja recht. Wichtig ist nicht, was die Stadt zu bieten hat. Viel wichtiger ist das hier drinnen. Meine Einstellung.